Guten Tag, Herr Braun. Grüß Sie, Herr Kamphausen. Wir haben Gäste aus Moskau, Kollegen aus der Universität. Übrigens, Herr Kamphausen, Sie sprechen doch Russisch. Wir gehen heute Abend ins Konzert. Kommen Sie mit? Ja, gern. Haben Sie denn noch eine Karte für mich? Ja, zufällig. Wir treffen uns 5:30 vor dem Konzertsaal. Gut, das geht. Dann bis nachher. Ja, auf Wiedersehen.